Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und wir machen mal wieder Netzstimmen. Und wir schaffen es momentan wirklich fast mehr als monatlich, den Gunter Dück hier zu haben. Gunter Dück, ich habe beschlossen, ich mache die Ausnahme und stell dich kurz vor, weil sonst machen wir wieder die Hälfte Vorstellung, was auch spannend ist. Aber da verweise ich mal auf die erste Folge vom letzten Monat. Mal wollte Dichter werden, hat aber dann Mathe studiert und war dann Professor, war dann sozusagen arbeitslos und IBM hat ihn gerettet und schließlich irgendwann notgedrungen zum CTO gemacht, weil er einfach viel zu viele gute Ideen hatte. Und irgendwann hat er sich so lange auf deutschen Bühnen rumgetrieben und Leuten die Leviten gelesen, dass er gesagt hat, da brauche ich jetzt IBM nicht mehr dazu und hat sich selbstständig gemacht auf seine, statt Midlife Crisis, sag ich mal, hat er sich einfach selbstständig gemacht als Speaker. Und vielleicht sage ich noch, wo du mir als erstes untergekommen bist. Mehrere Leute haben gesagt, Gunter Dück, Gunter Dück, kennst du den Gunter Dück nicht? Und sagt, nee, ich kenne den nicht. Also es war noch vor deinen Republika-Zeiten. Und hieß es, ja, aber der schreibt doch so eine coole Kolumne in der Zeitschrift von der Gesellschaft für Informatik. Und die meinten, glaube ich, wirklich auf Papier. Ja, also so bist du mir das erste Mal untergekommen und dann habe ich angefangen, deine Bücher zu kaufen und teilweise auch zu lesen. Das muss ich mir jetzt echt vornehmen. Das jetzt, wo ich einmal die Monat mit dir quatsche, muss ich wirklich alles, was ich von dir habe, auch mal lesen. Gut, ja. Genau, du wolltest was sagen, du wolltest was ergänzen, habe ich irgendwas ganz Wesentliches vergessen? Lebt irgendwo in Alles Rheinland, nee, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, auf dem bei Land? Heidel, ganz kurz, Bei Heidelberg. da ist so ein oben das Schloss und dann ist so ein Funkturm darüber Ja. und dann auf der anderen Seite genauso lange wieder runter. Da ist so ein Okay. kleines Dorf, Hinter 11 Einwohner. den sieben Bergen sozusagen. Alles klar. Gut, wunderbar. Wir wollten heute mal ein bisschen über Formeln reden, über Algorithmen, über Modelle. Darüber könnte man natürlich mit dir allein Tage reden, aber wir wollten mal so ein paar Sachen ankratzen, weil was eine Sache, die du letztes Mal gesagt hast, ist mir noch ein bisschen hinterhergegangen. Ich dachte, das wäre doch spannend, mal über diesen Algorithmus zu reden. Du hattest erzählt, du hast bei IBM einen Programmierkurs gemacht und hast dann mit deinem ersten Programm einen Optimierungsalgorithmus entwickelt. Und darüber auch wissenschaftlich publiziert. Und aus diesem Algorithmus habt ihr dann ein Beratungsbusiness für, ja, Industrieoptimierung entwickelt. Und jetzt wäre es natürlich total spannend, mal zu hören, wie denn dieser Algorithmus aussah. Also kriegen wir den verbal irgendwie Kriegen so wir rüber, nicht. dass die Leute es verstehen. Der ist nur vier Zeilen lang, also in der kürzesten Form. Dass Muss man. er kurz ist, heißt ja nicht, dass er einfach zu verstehen ist, oder? Dann doch, das auch schon. Dann muss man APL2 lernen. Also das musste ich als erstes lernen bei IBM, weil wir im Wissenschaftszentrum hatten wir so Art Großmeister, mindestens Großmeister, vielleicht so in der Gegend von Weltspitze. Leute, die das konnten. Und da hat man dann eine extra Tastatur gehabt, zum Beispiel da eine Taste ist Matrix-Multiplikation. Also man einfach ohne Okay. Programmer, das ist schon so eine Vorstufe von, dass KI das macht. Ja, also so. Ja. Okay. Ja, die Geschichte ist einfach so, wie ich bin da zu IBM rein und dann haben sie gemeint, ich müsste jetzt auch mal programmieren lernen, das wäre gar nicht so schlecht. Also, das war damals eine kritische Forderung, weil ein Mathe-Prof eigentlich nicht programmiert. Also, das. Nee, Nein, das ist ja unter seinem. der muss ja nachdenken und so. Ja, Und genau. wir müssen was beweisen und nicht rumrechnen. Wir hatten damals an der Hochschule auch politische Diskussionen, ob etwas, was sozusagen eine Implementierung in der Diplomarbeit ist, ob das als Diplomarbeit zählt, weil der auch nicht nachgedacht hat. Also Okay. man kriegte dann wenigstens keine Eins, dann ist es so eine Art Literatur. Also meine Zulassungsarbeit, also erste Staatsexamensarbeit, da habe ich auch, da ist ein ganz langes Word-Makro drin, mit dem man, also ich habe Heart of Darkness von Joseph Conrad gescannt und auf das Wort Ich ausgewertet. Und das habe ich gemacht in der Programmierung, mit der damaligen DOS-World Makrosprache, ja. Ja. Vielleicht habe ich deswegen für das Ding eine 3 gekriegt, Ja. weil ich nicht nachgedacht habe, also Ja, wie man genau. das als Geisteswissenschaftler zu tun hat, sondern einfach mal gemacht habe. Ja. Ja, nein, das ist ja nicht der Punkt. Man soll ja was Wissenschaftliches rauskriegen und Ja. nicht irgendwie was Schöner aufschreiben oder so. Ja. Und, ja, ich habe, wie gesagt, gar nicht programmieren können. Ich habe es mal probiert. Die Idee war damals viel zu früh. Ich hatte so ein Apple III dann auch an der Uni. Und die Idee war damals, dass man vielleicht Formeln, die wir in der Informationstheorie für richtig hielten, aber nicht den Beweis nicht hatten, dann wäre es doch ganz gut, man hätte so ein Monte-Carlo-Verfahren und setzt einfach mal Werte ein und guckt, ob die Ungleichung stimmt. Dann hätte man wenigstens fürs Nachdenken die Wahrheit schon mal. Also die stimmt dann. Das Also, ja, dann könnte hätte man man nachdenken. mehr Da Lust. krankt ja heute viel dran, dass Leute über Sachen nachdenken, deren Basis nicht wahr ist, ne? Ja, nice. Das hätte man wenigstens mal so die Grundzüge so durchprogrammieren hier. Und der Apple da war damals so langsam, also der spuckte dann irgendwie immer so langsam was aus, was so Zwischenergebnis. Und dann war ganz schnell klar, dass man da ein Jahr warten muss. Und dann das war nichts. Dann habe ich es wieder aufgegeben. Also in der Uni habe ich schon, ich habe auch schon einen Programmierschein in Göttingen beim Diplom im Allgäu 60 gehabt. Also das war der Punkt. Und okay, ich bin dann bei IBM, meinen Sie, ich müsste jetzt Fortran und APL2 lernen. Und da habe ich gesagt, gebt mir mal irgendein Problem, also irgendwie, was man leicht verstehen kann. Also nicht so Bundesliga-Tabelle aufschreiben und dann Ne. die Ergebnisse einarbeiten. Und da haben sie gerade Weltrekordjagden gemacht auf dem Traveling-Salesman-Problem, also Problem des Rundreisenden. Also wie komme ich einmal durch Deutschland, durch alle Dörfer schnellstmöglich rüber? Und damals waren Maschinen in der Lage, also mit richtig hochgezüchteter Mathematik, sowas wie Rundreisen von 200, 300 Punkten zu lösen. Also da kriegte man dann, das wurde publiziert und ich habe so ein Bohrlochproblem bekommen, eins mit 442 Löchern. Also da sind so, muss man sich so vorstellen, Platinenbohrer bei IBM, die gibt es da. Das ist so eine Kupferplatte, da müssen für die Bauteile, die da drauf gesteckt werden, Löcher reingemacht werden. Und die Ingenieure haben das ordentlich, also Ingenieure, nichts gegen Ingenieure, aber sie haben das so gemacht, dass sie nach X-Koordinate vorgegangen sind. Also erstmal, Also reihenweise praktisch oder ja, streckenweise. reihenweise, so, das Ja, sieht ja, so aus, ja. so hoch und runter immer, weil die ja, die Ja. liegen oft in der Reihe, die Dinger, ja. Es hat ja auch eine gewisse Systematik, diese Lochstruktur. Dann geht das immer hoch und runter. Und dann sagt man, Leute, das sieht nicht so aus, dass es optimal wäre. Ja, keine Chance. Und man will praktisch, dass möglichst wenig der Bohrarm rumfahren muss, damit es Ja, dann genau. halb so schnell geht, ne, Genau, weil das ja sozusagen. teure, teure Sachen sind. Ja. Und ja, das Problem hat mich dann länger beschäftigt. Also jetzt auch in der Ausführung. Also ich erkläre es gleich, wie ich das Programm geschrieben habe und dann wie das in der Realität aussah. Wir wollten das Ja, erzähl, ja. natürlich in Sindelfingen bei den Maschinen, die wir uns natürlich dann auch angeguckt haben, auch einsetzen. Ja, klar. So. Und dann sieht man ein bisschen so auch die. Dass die Mathematik nicht so viel weiterhilft, wie man denkt, also auch wenn sie Triumphe macht. Okay, ich habe das Ding genommen und habe den naheliegendsten Algorithmus geschrieben, den es gibt. Also verändere die Tour ein bisschen. Also man kann ja so statt A, B, C kann man Ja. A, C, B fahren. Ja. Dann hat man neue gemacht. Da gibt Ja. es ein bisschen schlauere Sachen. Man ändert eine Null, also wenn man so eine Rundtour hat, also so wie ein O. Und dann tauscht man in der Mitte und dann wird eine 8 draus. Kann man das verstehen? Noch nicht Ich ganz, nehme also oben und unten in dem in dem Rund, O, also ich nehme ein nehme ich O und zwei, dann, ja. dann, ja, und fahre dann den einen runter und dann so über X Ah, rüber. okay. Also Ich versuche es mal für die Das Podcast-Hörer zu ist beschreiben. Ja, genau. Also ich habe praktisch eine runde Platine und ich habe oben zwei Punkte und unten zwei Punkte und ich gehe vom linken oberen zum rechten unteren und dann zum linken unteren und dann wieder wieder hoch. zum Ja. anderen nach oben und dann habe ich eine Art und dann gehe ich wieder zum ersten zurück Ja, oder wie auch immer und habe dann eine Art 8 gemalt. ja, Okay. ja. Und dann ist es wieder eine andere Tour. Also die Ja. 8 ist eine andere Tour als die 0, sozusagen Ja. dieses O. Ja. Und diese Art von Änderung gilt immer noch als die geschickteste. Also das macht sehr viel Unruhe in dem System. Ja. Und also praktisch der Algorithmus war so, ich ändere sozusagen, dass wir alle das gemacht haben. Ja. Und schaue nach, ob es besser geworden ist. Ja. Wenn es besser geworden ist, mache ich es und sonst nicht. Ja. Und dann nochmal. Und das haben wir dann so eingestellt auf 100.000 Versuche. Also ganz schnell so durch. Und dann rödelt das damals eine Minute, später waren es nur noch ein paar Sekunden oder. Und dann haben wir nachgeguckt. Und die Antwort war so 10% schlechter, als was die da im dritten Stock machten. Ja, und da habe ich dann irgendwelche Zusatzsachen eingebaut, also das langsam schlauer gemacht und da hat noch irgendwas geguckt und weiß ich was. Und dann ist das tatsächlich ein Programm von der ganzen Seite geworden. Und irgendwann hat es einen Weltrekord gemacht. Also irgendwann hat es einfach Zong gemacht und ich war besser als alle anderen in der ganzen Welt. Und dann haben sie mir das Programm da angeguckt, also was ich da gemacht und haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was ich da alles Mist gemacht habe. Das Du heißt, alles eingebaut hast. ja, was war, ja, und so weiter. Und die haben mir das berichtigt und dann lief es nicht mehr. Und dann, ich habe da immer zu rumgedoktert. Und dann habe ich irgendwie geguckt, wie oft man an dem Programm vorbeikommt. Also man kann doch einfach sagen, das soll gewisse Dinge machen und dann, wenn dann da das machen und dahin gehen. So. Und dann habe ich einfach gesagt, wie oft dieser Schritt überhaupt gemacht wurde, go to, weiß ich was. Und dann kam raus, dass das da gar nicht hingeht. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn er da nicht hingeht, der Algorithmus, dann war ich zu schlau und dann habe ich sie da abgestellt und abgestellt und abgestellt und abgestellt. Und zum Schluss war im Prinzip der Algorithmus wieder da. Wenn es besser ist, macht das. Und der war ja schlecht. Und dann habe ich irgendwie eine alte Version gefunden oder sowas. Und da war ein Vorzeichenfehler drin. Und der hat mein Leben geändert. Also das ist so Zong, so richtig so. Also praktisch vorher habe ich geguckt, sagen wir mal, man kann das ein bisschen beschleunigen. Physiker machen das. Das heißt, man geht in die Richtung des höchsten Anstiegs, also steepest ascent oder deepest descent. Ja, also wirklich stark nach unten, wenn man Gleichgewichte sucht, eine Kugel runterfällt sozusagen, sucht man das Tal oder man sucht einen Berg. Und da habe ich dann eingestellt sozusagen, wenn die Tour mehr als 500 Meter besser ist, dann nehme ich sie sonst nicht, also nicht einen Meter besser, das bringt nichts. So, und davor war ein Minuszeichen. Oh, ja, okay. So. Und dann heißt das, dass jede Tour akzeptiert, jede Veränderung in dem Ding akzeptiert wird, wenn sie nicht viel schlechter ist. Also Das ist ja. ich darf also in einem Schritt jetzt irgendwie ein paar Meter runter, ja, oder schlechter. Ja. So. Und das hat es gebracht. Ja, Also Vorzeichenfehler führen gelegentlich zu schlecht, zu komischen ja. Ergebnissen, So, ja. da habe ich dann diese Fehlersuche und das Nachdenken hat eigentlich dann, das war so 6 Wochen lang, denke ich. Dann kann man darüber auch philosophisch nachdenken. Also praktisch, sagen wir mal, ich bin auf der Erde und soll den höchsten Punkt auf der Erde finden. Wenn ich das jetzt so mache, dass ich sage, ich möchte in jedem Schritt so 1 Zentimeter besser werden, das geht gar nicht so richtig. Also jetzt in Heidelberg würde ich auf dem Königstuhl, also das ist best possible, bin ich gerade auf dem Und dann König. geht's nicht mehr weiter, 600 ja. Meter, dann geht es nicht mehr weiter. Und wenn ich aber sage, ich darf auf der Erde rumtrudeln, aber in einem Schritt nicht mehr als 1 Meter runter. Also nicht muss das suchen. Dann komme ich irgendwo überall lang. Also Ja, dann wandere ich da irgendwie durch Polen, Russland, weiß ich, weil Ne? diese weite Fläche. Und dann gibt es gar keine Beschränkung für den Algorithmus. Der trudelt dann einfach. Das ist praktisch random walk, Ne? weil das ka kaum vorkommt, dass ich einen Meter runterkomme in den Schritt. Wenn Ne? er allerdings, sagen wir mal, ins Himalaya-Gebirge kommt, dann ist es so steil, dass die Bedingung nicht mehr als einen Meter runter, die wird dann scharf. Und dann trudelt das System langsam hoch und hoch, so geht das so. Und dann bleibt es irgendwann an einem der Also, 8000. bald sich dem Optimum nähert, wird's ja. Nein, das hat nichts mit dem Optimum zu tun, sondern es geht darum, dass es sich verfängt erst in einer Region, wo es hohe Steigungen gibt. Okay, ja, Und dann kommt okay. es nicht mehr runter. Okay, ja. So. Und wir haben es dann so gemacht, man fährt eine Runde mit 100 Meter in einem Schritt, darf man nicht runter, 99 und so weiter. Und ja, immer Okay. weiter. Und dann wird es, dann drückt es langsam hoch. Ja, okay. Und darüber kann man jetzt lange nachdenken. Ich glaube, die Wissenschaft gibt es noch immer nicht. Da muss man sich echt hinsetzen und nochmal eine Habilitation drüber Eine schreiben. Optimierungswissenschaft, Ja, oder eine. sozusagen. Wie soll man das sagen? Auf der Erde kann man das gut beschreiben, weil das nur zwei, drei Dimensionen sind. Also das Ne. ist nicht so. Ein Traveling Salesman Problem mit 1000 Städten hat aber ich ja ich kann ja praktisch von Traveling Salesman Problem irgendwo zwei Punkte, also einen Punkt in der Tour suchen, wo ich den aufschneide, also von der 0 bis zur 8 gehe. Ja. Da habe ich ja sowas wie 1000 Quadratmöglichkeiten. Also ich kann 1000 für die eine aufschneiden und 900, also im Wesentlichen auch wieder 1000 Möglichkeiten für die andere haben. Und dann habe ich eine Million Möglichkeiten, in Richtungen zu gehen. Auf der Erde habe ich im Wesentlichen nur, sagen wir mal, fünf, also wenn ich ein bisschen feiner mache, dann acht Richtungen oder sowas. Und beim Traveling Salesman habe ich eine Million Richtungen bei 1000 Städten. Und das bedeutet, dass es sowas wie ein lokales Optimum nicht wirklich gibt. Ja, also die lokalen Optima sind sehr unwahrscheinlich. Ein lokales Optimum, so wie Königstuhl, bedeutet, dass ich in alle Richtungen nur runterkomme. Wenn ich aber ein Problem habe mit einer Million Dimension, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich irgendwo nicht doch noch wegkomme. Ja. Und deswegen könnte es sein, dass die gutartigen Optimierungsprobleme die Eigenschaft haben, dass es ganz klar, ganz, ganz, ganz wenige kleine lokale Optimum gibt und die meisten lokalen Optima in der Nähe des Optimums liegen. Also dass das sehr zerklüftet ist, aber man kommt immer noch so quasi, es gibt so einen Mount Everest, also so nicht Everest, ein Himalaya-Gebirge, ein so. Und ich bin jetzt dazu übergegangen für Vorträge, dass man sich das so vorstellt wie ein Blumenkohl. Also wenn ich eine Mikrobe bin unten im Blumenkohl, dann sieht das die Welt völlig chaotisch aus. Also weil der Blumenkohl selbst ähnlich, also der ist ja so Röschen, selbst ähnlich, sind Ja, ganz, ganz fein. ja. Und wenn ich so eine Mikrobe wäre, dann würde ich sagen, das ist eine völlig chaotische Welt und finde mich nicht. Wenn ich aber diesen Algorithmus anwende, dann ist es ganz klar, dass ich irgendwie bis oben auf diese fast flache, auf das flache Plateau komme. Und der Algorithmus beim Blumenkohl endet, das sieht man sofort, irgendwo oben auf diesem Plateau. Und dann hat man Glück, ob man jetzt ganz genau das Optimum erwischt oder nicht, aber man ist so offensichtlich beim Blumenkohl so bei einem Promille am echten Optimum dran. Und man muss lange nachdenken, wahrscheinlich gibt das so richtig eine echte Forschung über die Häufigkeit von lokalen Optima in großen Problemen. Darüber hat sich damals wenigstens keiner richtig Gedanken gemacht. Also das heißt, dass man Probleme erstmal unterscheiden muss in solche gutartigen, die so diese Form haben, Ja. und Dinge, die sich einer Optimierung irgendwie widersetzen. Also Schulstundenpläne, sie ist grauen. Das ist ja. Ja, also weil das liegt daran, also man kann natürlich Klasse 7 mit Klasse 12 vertauschen, also so eine Veränderung haben. Dann mag es sein, dass Klasse 12 ja nur die Hälfte der Schüler hat, das passt nicht. Oder ich kann nicht Biologie mit Chemieunterricht vertauschen. Oder dann passen die Zuständigkeiten der Lehrer nicht. Also ich kann jetzt nicht einen Biologielehrer in den Chemieraum stecken. Und das ist alles nicht zulässig. Und die harten Bedingungen sind auch, dass ein Lehrer irgendwie, glaube ich, jetzt 24 Wochenstunden haben soll. Oben in Dreh, ja. Ja. Und man könnte das viel einfacher machen, also jetzt, wenn man einen Mathematiker fragt, dass man einfach sagt, über 10 Jahre gesehen muss er im Durchschnitt 24 Stunden haben. Wenn man dem Algorithmus erlauben würde, auch mal welche auf 23 oder 26 zu setzen, dann gäbe es Ich ungeheuer wollte viel gerade sagen, mehr solange es nicht Möglichkeiten. 28 sind, weil Na, sonst ja. kürzt der Lehrer, ja, Ja, weil weil dann. so ist es, man muss bei dem Optimieren irgendwie auch Freiheit haben. Und wenn die Bedingungen so überhand nehmen, dann findet man kaum noch Lösungen. Und wie gesagt, beim Traveling Salesman Problem, das scheint sehr gutartig zu sein. Das war überraschend gutartig. Da haben wir natürlich dann viele Läufe gefahren. Es gibt einen Buchautor, Johannes, wie heißt der? Ich glaube, Johannes Josef. Johannes Schneider, den Namen gibt es so oft, Johannes Josef. Da gibt es auch ein Buch davon, bei Amazon kann man nachgucken. Der war damals Werkstudent bei uns und der hat sich wirklich, glaube ich, 10 Jahre mit dieser Sache beschäftigt. Ich gucke gerade. Der hat den Algorithmus nochmal sehr intelligent aufgebohrt. Also zum Beispiel, also was man jetzt machen kann, das ist. Also der ist momentan, wenn es der ist, Dr. Johannes Josef Schneider, ZHAW School of Engineering in Winterthur. Wo? Forschungsschwerpunkt Applied Complex System Science. Das klingt so, ne? Das kann ja. Ja, gut, da gibt es, wie gesagt, auch ein ganzes dickes Lehrbuch oder so. Ja, ich guck So. gerade Publikationen. Aber sprich ruhig weiter, ich guck derweil mal, ob ich da. Ja, der hat dann so Erweiterungen gemacht. Also praktisch, ich habe ja gerade bei der Bohrpartie, ne, gesagt, dass die öfter in Reihen sind. Oder wenn man Kontinente verbindet, dann sind die ja aus natürlichen Gründen irgendwie sind die schwierigen Sachen, jetzt von Afrika nach Brasilien rüberzukommen, an welcher Stelle man das macht und so weiter. Und bei den Platinen ist es so, wenn man 100 Lösungen produziert, also ich mache 100 besten, also der Computer erzeugt 100 Lösungen und dann sieht er, dass manche Dinge, also in der Platine jetzt genau übereinander, die werden von jeder Tour gleich bewertet. Also die sind immer auf der gleichen Strecke. Also da fährt man jetzt immer Erlangen, Herzogenaurach, Nürnberg oder Fürth. Also die sind, weil die auch so geknüllt sind. Und dann kann man die als eine Stadt definieren. Also man sagt dann, das ist eine. Und also die immer nebeneinander liegen, die nimmt man als eine. Also, okay, Und ja, dann genau, ja. wiederholt man den Prozess mit weniger Städten, weil man ja viele, dann bin ich von 400 40 auf 400, 350 und so weiter runter. Und dann löst man das Problem iterativ und dann lässt man sich immer neue Sachen ausdenken. Um fair zu sein, also es gibt von Kirkpatrick, gibt es eine Lösung für das Problem auch schon. Das war aber nicht so gut. Das heißt Simulated Annealing. Da haben mir viele Leute gesagt, das geht auch. Das sind Zufallsmethoden. Das heißt, da geht der Algorithmus nicht so stringent vor und sagt, ich darf eine Schwelle nicht unterschreiten, sondern er akzeptiert zufällig. Also ich wähle eine neue Richtung auf der Erde aus und wähle diese Richtung zufällig. Dann kommt man, das war die erste Idee von lokalen Optima runterzukommen. Die war auch gut, die wurde von Physikern natürlich genommen, heißt Simulated Annealing, wie abkühlen. Also das, ja, also zuerst hat man eine große Wahrscheinlichkeit, dass man in jede Richtung geht und dann geht man, da wird man auch immer so langsam engstirniger und erlaubt das weite Wegstreit, das Runtersteigen nicht mehr richtig. Das war aber nur, das war ein paar Prozent schlechter, glaube ich. Und mir hat das so gefallen, weil es so doof ist, der Algorithmus. Also ich akzeptiere alles, was nicht viel schlechter ist. Ja, wenn es viel schlechter ist, will ich nicht, aber wenn es nicht viel schlechter ist, dann mache ich das. Also es ist wirklich originell, dass man über so so eine Heuristik praktisch eigentlich dann zu den Optima kommt. Ja, also praktisch, ja, wir haben im Durchschnitt, also wir können jetzt einfach sagen, wenn man jetzt 1000 Mal den Versuch macht, das durchzulaufen, dann ist man, die beste von 1000 Versuchen ist 0,3% am Optimum sowas. Good enough, würde ich jetzt Ja, sagen. good enough. Ja, da. Ja, Und, also. genau. Und wir, da haben wir einen Streit dann in den Mathematikern, nicht was heißt Streit, aber so ein bisschen verächtliches Rümpfen von Mathematikern gehabt, die haben gesagt, der Dück kommt da mit seinem Drei-Zeilen-Algorithmus. Aber der kriegt damit nicht das Optimum hin. Also der Johannes Schneider hat dann das Optimum hingekriegt, wenn man diese Kontraktions, Ja. wenn man dann 1000 Versuche nimmt, dann war das Optimum in der Regel auch so einigermaßen dabei. Also, aber man konnte nicht, natürlich nicht beweisen, dass es das Optimum ist. Ich habe einfach eine Lösung gefunden, fertig. Und da haben wir uns ein bisschen auseinandergesetzt mit der Universität, die sagen, man muss es optimal ausrechnen. Und wir haben gesagt, Leute, ich habe einen Drei-Zeilen-Algorithmus oder Vier-Zeilen-Algorithmus, der eingesetzt werden kann in der Praxis. Ja, und dann sind wir natürlich sofort nach Ah, Fünf. das interessiert die Uni doch nicht. Nein, nein, ja, ich kam ja von der Uni und haben gesagt, das sind Verräter, das sind so ein bisschen Verräter, die sich überhaupt nicht drum scheren, was das Optimum ist. Und dann sage ich, in der Praxis ist es fürchterlich egal, wie das Optimum ist, sondern es muss besser sein, als was man jetzt. Weiter. Wir sind dann nach Sindelfingen und haben uns das dann angeguckt. Und die haben uns dann, also dann, das ist so eine Praxiserfahrung. Als erstes haben sie uns auch mal sowas zum Nachgucken gegeben, also eine echte. Nicht eine wissenschaftliche Punktfolge, sondern eine aus ihrer Praxis, da eine Leiterplatte. Und die ist natürlich in Maschinensprache unlesbarster Art gegeben. Also das muss man sich so vorstellen. Es sieht so aus, als wenn einer 1955 die erste Programmiersprache erfunden hat. Und ja, das haben irgendwelche Ingenieure gemacht, nur für diese Maschine. Und dann muss man erstmal die Sprache verstehen. Ich muss ja dann die Punkte rausziehen aus dieser Sache und dann wieder reinsetzen in diese altertümliche Sprache. Und dann muss es funktionieren. Und dann gab es bei den Ingenieuren bei IBM ein großes Misstrauen. Die haben gesagt, wenn ihr diese Programmiersprache nicht richtig bedient und macht einen Fehler rein, dann könnte es sein, dass wir irgendwie eine Woche lang Produktion mit zu einem Loch zu wenig haben. Oder das ist an der falschen Stelle. Nicht Und gut, da haben wir solche Angst und da haben sie gesagt, das trauen sie sich nicht und so weiter. Und dann hat es diese Diskussion gegeben. Dann gibt es die ja, aber Programmierung. man hätte doch aus dem Listing wahrscheinlich die Punktkoordinaten schon irgendwie rauskriegen können, Da haben ne? wir ja. Also habt ihr Ja, dann aber den. sie sind trotzdem misstrauisch, wenn da Mathematiker Okay. kommen. Das ist Ja, nicht klar. richtig der Stallgeruch, weil da gibt es immer Ja. den Crash der Disziplinen, dass die sich nicht gegenseitig über den Weg trauen. Das war interessant. Eine zweite Sache, die hatten wir gar nicht gewusst, ist, dass die Bohrer, wenn die so, die brechen alle paar tausend Löcher ab. Ja, also, weil Ja, die die sind dann zu heiß einfach Verschleiß oder oder zu heiß. Verschleiß. Und die wirklichen Verzögerungen im Werk, das ist ganz, ganz oft dann in unserer Optimierungspraxis gemacht. Die wirklichen Gewinne erzielt man nicht durch Mathematik, sondern durch gesunden Menschenverstand. Kein Witz. Surprise. Ja, und das Problem ist, der Bohrer bleibt stehen, Wenn er abbricht, ja. wenn er abbricht. So. Und dann ertönten, dann ist oben so eine Warnlampe, die blinkt dann Ja. so, ja, so gelb. Blink, blink wie Und dann so. kommt einer und Dann tauscht ihn kommt aus. einer und tauscht es aus. Das ist die Zeit. Die, Okay. also die Zeit, wenn man die gewinnt, das bringt viel mehr als dann schlussendlich die Mathematik. Das ist eher Oh. so. Und die Lösung war eigentlich, die ist nicht von mir, die hat gerade einer davor gehabt. Es stellte sich heraus, dass dieser, der da hinlatscht, dass der natürlich irgendwie der muss halt warten, bis irgendwas abbricht und blinkt, und dann geht er dahin. Und der liest dann Bildzeitung die ganze Zeit oder so, also in Anführungsstrichen. Okay, So, und es ist viel besser, einfach eine Alarmsirene an jeden Bohrer zu machen. Dann merkt er das, sonst guckt der guckt dann ja nicht auf und ach so, dass er also das der hat das abgeschrieben. Blinken gar nicht gesehen. Ja. Ja, der sieht es ja schon irgendwann mal, wenn man mal so guckt, so wie man Ja, mal wartet, bis die Kartoffeln kochen oder so. Ja, ja. so ab und zu guckt man. Und wenn man eine Sirene hat, dann hat die sofort instant Aufmerksamkeit und dann geht man dahin. Und das sind dann eigentlich die großartigen Verbesserungen in der Mathematik, also nicht die Mathematik. Und es ist aber so, wenn man es mal versucht, bestmöglich zu machen, also richtig mit dem Ehrgeiz. Also auch mit Mathematik, dann findet man diese vorbesten Lösungen auch. Ja, also anderes Beispiel war, ich glaube, eine Stuttgarter Brauerei war da. Wir sollen das Ausfahren von Bierfässern optimieren. Also mit diesem Algorithmus einen Rundtour machen. Und ich habe gemeint, die Restaurants liegen so nah zusammen, das ist so eine Art Bohrlochproblem auch. Also ja, das ist so die. Ob man da so viel holen kann, weiß ich nicht. Und dann sind die zu uns nach Heidelberg ins Forschungszentrum zu Besuch gekommen, haben ihr Problem geschildert. Und ich sage immer bei Mathematik, soll man bitte genau sagen, was die machen. Also der Arbeiter steht auf, nimmt ein Frühstück ein, dann fährt er dahin, dann macht er das. Ich möchte nicht so abstrakt gequatscht haben, das sind die Restaurants und verbinde sie. Ja, also das heißt Use Case. Also ich muss den Use Case mal echt durchsprechen. Dann habe ich gesagt, jetzt sagen wir mal, jetzt fährt er los. Was macht er jetzt? Sagt er, ja, der fährt jetzt erstmal zu so dem ersten Restaurant morgens. Da ist das Restaurant natürlich zu. Jetzt kommt der erste Punkt. Es ist zu. Jetzt müssen Sie einen rausklingeln. Den haben sie vielleicht schon best, vielleicht heute hätte der wahrscheinlich eine E-Mail oder eine SMS, wir kommen gleich. Ja, das war damals ja nicht so. Und das heißt, sie klingeln den Menschen raus und sagen, das Bierfass ist da, mach mal dieses Falltor, da sind so, muss man so eine Luke da unten im Ja, das Boden geht dann so hochmachen, so ein in, Blech, dass es da runterrollt. ne. Und mach das mal auf. Und dann kommt der runter und sagt, kann ich das Geld vielleicht nächstes Mal bezahlen? Also das ist nicht trivial. Weil die Restaurants ja in der Regel nur ein, zwei Jahre aufhaben. Die meisten machen Pleite. Ja, die wechseln ja dauernd. Und das heißt, da sind eine relativ hohe Prozentzahl kämpft ums Überleben und die wollen das dann sagen, komm, sei nicht so, mach's nicht. Und dann sind die Mitarbeiter der Branche. Vor allem die, die fragen, ob sie das nächste Mal bezahlen können, die haben eine Ja. besonders hohe Ah Wahrscheinlichkeit, ja, und dass es das dann nächste sagen Mal dann, gar nicht mehr ach gibt. nein, nein, heißt es dann nein und so weiter. Und dann diskutieren sie erstmal und das geht nicht. Und dann sagen sie, komm, wir nehmen das Fass wieder mit. Und dann nehmen sie es mit oder er geht doch hoch und sagt, komm, ich habe da noch ein 50 und so weiter. Ja, dann nehme ich ein kleineres Fass und dann diskutieren sie darum. Und dann fahren sie weiter zum nächsten Restaurant, das ist ein paar hundert Meter weiter. So, und dann kann man sagen, mathematisch ist da gar nichts zu holen. Ihr müsst einfach den Prozess des Rausklingelns besser hinkriegen. Also, Ja, hat gar nicht. und also der muss vorher bezahlen Ja, genau. Ja. und der Fahrer braucht einen Schlüssel Ja. für die Klappe. Ja, na, habe ich gesagt, ihr müsst sowas wie Bud Spencer holen, so einen starken Kerl mit einer schwarzen Uniform, so dass er kommt wie Star Wars, so einen schwarzen. Und der fährt vor und sagt, Geld! So richtig, ja, so. Und dann telefoniert er oder gibt Zeichen, also SMS, der hat bezahlt. Und dann macht man die Tour danach irgendwo. Und das ist eine so große Einsparung, dann lohnt das bisschen Touroptimierung auch nicht. Das war jetzt so ein zweistündiges Gespräch und dann kann man sagen, das Problem ist nicht da. Also die ist nicht in Nicht so den lösbar, nicht mit nicht dem Werkzeug lösbar, das du hast. die 10% mit so, das macht ja natürlich Aufwand, das zu berechnen und so weiter. Dann Gut, gibt jetzt wollen wir natürlich über mehrere Sachen reden. Ich würde vielleicht die Warteschlangenformel noch nehmen für die das letzte Viertel, aber vielleicht auch die zweite Hälfte. vielleicht noch einen ganz kurzen Absprung. Ja. Wir waren dann auch bei DAXA oder so und haben Okay. dann so die Spedition gemacht. Da gibt es dann wieder so Probleme wie, dass sie innerhalb von Frankfurt oder so machen sie sowas pauschal, irgendwie, weiß ich nicht, 9,99 € Anfahrtsgebühr. Auf dem Land gibt es nach Kilometern. Und wenn man ein Optimum macht, dann sieht das mehr so wie so eine Blume aus, fährt so immer rein und raus. Und dann kommt das mit der Rechnungsstellung durcheinander, weil sie die schlechten Lösungen sind, dass ich nur in Frankfurt rumfahre und alles ausliefere und stelle dann Pauschalrechnung und ein anderer LKW fährt außen rum und macht das und der kriegt dann Kilometerrechnung. Und wenn ein mathematisches Optimum mischt das. Okay. Dann müssen Sie die Rechnung alle auseinanderziehen und so weiter. Dann gibt es das Problem, dass die Mathematik damals noch relativ lange dauerte. Also man muss die Daten eingeben, die Tour optimieren, dann dauert das vielleicht eine Stunde Rechenzeit. Die verliert man beim Beladen. Also die Leute müssen ja, sonst laden sie einfach auf den LKW alles, was zu dieser Postleitzahl gehört. Und so müssen sie warten, alle auf das Optimum. Da steht dann 20 Lastwagen und die warten auf das Optimum und dann beladen wird. Und es gibt lauter praktische Schwierigkeiten und also praktisch, ich kann nur Mathematiker warnen, bevor sie ein Problem lösen, sollten sie einfach erstmal sich das vor Ort angucken und ganz, ganz, ganz genau erklären lassen. Und ob da Mathematik wirklich was hilft. Also wir haben natürlich Dinge gefunden, wo es hilft. Also aber ich habe jetzt ganz, ganz viel Erfahrung mit ganz, ganz vielen Problemsettings. Und da muss man sich ganz genau erklären lassen, was passiert ganz, ganz genau, ja, und so weiter. Und dann gibt es Also man noch. muss auch einfach immer überlegen, egal jetzt, ob wir von Mathe reden oder von irgendwas anderem, ist mein Toolset überhaupt das, was das lösen kann, wo das eigentliche Problem ist, Ja, ja? man muss erstmal die normalen Probleme vorweg machen und meistens ist alles ganz kraus anders sortiert und dann muss man es umsortieren und dann sagt man, für dieses bisschen Einsparung lohnt das Umsortieren nicht. Ja, oder das macht man dann, wenn, sagen wir mal, wenn es Fusionen gibt, also ja, also das und dann eben fusioniert mit, dann können Sie sich das an der Stelle überlegen, wenn Sie eine gemeinsame Lösung machen. Meistens machen Sie dann eine, die an dem anderen aufgezwungen wird und so weiter. Und es gibt das wieder ein anderes Chaos. Und man muss wirklich ein bisschen demütiger sein. Also erstens ist die Weltlage sehr viel komplexer, als man denkt. Die Menschen sind auch viel sturer, also was Veränderungen betrifft und so weiter. Unglaublich, oder? Warum Okay, nicht? also, Da gibt es aber noch da, dieses schöne. ja, vielleicht noch ganz, ganz bisschen, was darf ich das sagen? Ich hab die Idee gehabt, ich habe das auch Manfred Eigen vorgetragen, weil ich bin gewähltes Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften und habe so einen Antrittsvortrag gehalten und habe über den Algorithmus philosophiert, dass er völlig trivial ist. Aber es muss einem zu denken geben, dass man zum Optimum kommt, indem man einfach nur das absolut Schlechte raussortiert. Und Manfred Eigen hat ja das Spiel des Lebens entwickelt. Also von ihm ist ja dieses probabilistische Modell, wie die Evolution entsteht. Und habe gesagt, diese Erklärung braucht man eigentlich nicht. Man braucht eigentlich nur als Erklärung, wenn man eine Mutation hat, dass wenn diese echt schlecht ist, dann stirbt sie. Fertig. Wenn sie normal schlecht ist, dann bleibt sie. Und schon dieser Gedanke erzeugt die Evolution. Das habe ich noch niemals jemanden wichtigen Menschen irgendwie zum Nicken gebracht und sagt, das ist eine tiefe Weisheit, das geht nicht. Okay, liebe Leute, die ihr Podcast hört oder jetzt vor YouTube sitzt, nickt mal für Gunther und Das also sind, das ist, das ist eine bahnbrechend wichtige Erkenntnis, wenn das so. jetzt machen wir es so, wir reden über die Warteschlange-Formel einfach das nächste Ja, Mal, genau. weil ich habe den Ach, dumpfen nein, Verdacht. wir können abstoppen. Ich wollte nur diesen philosophischen Turn machen. Ja, genau, nee, ich wollte Das auch gerade noch was ist zu Manfred Eigen sagen. Manfred Eigen ist insofern einer meiner Helden, weil er es gab mal Aufsatz von ihm, eben zu diesem Evolution durch, also dass es sozusagen notwendig war, dass sich Leben entwickelt hat, dass es dafür kein Gott braucht. Und ich habe als ja. Penäler noch, also bevor ich Abi hatte, war ich in der Stadtbibliothek singen und da gibt es auch die wissenschaftliche Bibliothek und dort konnte man, ich glaube, für eine Mark, konnte man in der Fernleihe einen Artikel bestellen. Ich muss ihn immer noch hier irgendwo in irgendeinem Ordner haben, aber ich habe in der Tat diesen Artikel über sozusagen die Tatsache, dass Evolution einfach was Notwendiges ist und nicht einen göttlichen Akt braucht, von Manfred Eigen. Diesen Artikel war der erste Artikel in meinem Leben, den ich über Fernleihe bestellt habe. Und da kam dann nicht das Buch. Es gab auch ein Buch, das war, glaube ich, über Conway, Game of Life. Und das andere war eben der Artikel von Manfred Eigen, der kam als Kopie. Damals Fotokopien. Oh Gott, hast du schon für 10 Seiten, hast du schon 2 Mark bezahlt oder so, ja? Also das war die teuerste Art, irgendwas zu lesen. Das meine Anekdote zu Manfred Eigen. Ja. Liebe Leute, das Spiel ist ein Buch, das ihr euch mal anschauen könnt, das er mit einer Frau zusammengeschrieben hat, deren Name ich leider zu meiner großen Schande gerade nicht weiß. Ja, gut, dann Warteschlangen über das nächste Mal. Genau, dann reden wir das nächste Mal über Dann Warteschlangen. vielleicht noch eine andere Ja, Philosophie. genau, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Puffer für, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Puffer Das ist für der. Optimierungen. Ja, das ist eine echte Geschichte, also die ist echte Begebenheit. In dem Jahr, wo ich das erfunden habe, hat mein Vater gefragt, warum bist du so begeistert? Was machst du eigentlich? Das war zu Weihnachten. Michael, komm, wir optimieren da diese Leiterplatten. Das ist alles so, das ist schwierig. Also. Mein Vater hat Abitur, aber ist Landwirt gewesen. Also so man hätte es ihm erklären können. Und dann bin ich auf eine Idee gekommen und habe gesagt, pass mal auf, ganz, ganz banal. Wir machen eine Sintflut auf Erden. Also es regnet unaufhörlich. Und die Leute müssen irgendwie weg, weil es regnet. Und dann gehen sie einfach irgendwo hin, aber nicht ins Wasser. So machst du den Algorithmus. Also der Algorithmus sagt, ich gehe irgendwie zufällig in irgendeine Richtung, aber nicht ins Wasser. Und während der Zeit regnet es und regnet und regnet, dann drückt das System langsam nach oben. Und dann habe ich, ja, und dann ist man beim Optimum, war ich so gemeint. So einfach ist das. Und mein Vater hat gesagt, wenn du aber in England anfängst, was machst du dann? Dann sage ich, ja, bist du abgesoffen, das stimmt. Ja, Das ist, wenn die das Ausgangssituation schlecht. zu. Ja, das geht nicht. Und Wenn ich die Anzahl der möglichen Lösungen sehr stark begrenze, dann na, kann es nicht Moment, funktionieren. jetzt kommt wieder, was ich vorhin erklärt habe. Das ist praktisch in dem echten Problem. Das ist so hochdimensional, 1 Million dimensional, das Beispiel. Ja. Das ist England, dass sowas nicht auftritt. Also ich habe dann bei Vorträgen immer gesagt, in reality, England doesn't exist. Ja. Ja, gibt es gar nicht. Und deswegen hat das eine Chance. Ich bin dann wieder zur Arbeit gegangen am 6. Januar in meinem Büro in Heidelberg und habe mich gewundert, dass es so ruhig ist. Und dann bin ich durch den ganzen Flur gegangen, es war keiner da, also echt keiner. Und dann denke ich, was ist denn jetzt los? Oder ist irgendwas ganz Komisches? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ja, es war in Baden-Württemberg, ist am 6. Januar Feiertag. Ja. Ah, ja, ich glaube, wenn man nur in Göttingen und Bielefeld war, weiß man das nicht. Da weiß man sowas nicht, nee. Da war ich ganz allein und da habe ich gedacht, jetzt ist ja eine interessante Idee mit dem Sintflut. Das sind ja nochmal 4 Zeilen. Also ich wähle zufällig eine Richtung, Verwendung, und gucke, ob das ins Wasser geht oder nicht. Und wenn es sonst wähle ich neu und sonst gehe ich einen Schritt auf Land. Anschließend hebe ich die Wasserschranke höher, also der Meerespegel wird danach erhöht und dann mache ich das Gleiche nochmal und lasse das mal so 1 Million durchlaufen und gehe Kaffee trinken und suche mir das Ergebnis an. Und dieser Algorithmus ist genauso gut wie der andere. Punkt. So. Das war einfach eine Entdeckung, das ist einfach, so ist man manchmal Mathematik so, ja, also die anderen Wissenschaften denken halt viel, viel konzentrierter über irgendwelche Sachen, machen Literatur zusammen und so Mathematik, manchmal so Sprungideen, wo man so eine Schnapsidee hat, ja, kann ja funktionieren, probiere ich mal. Und auch das wäre jetzt im Sinne von Manfred Eigen irgendwie so eine Sache, dass sozusagen die Welt fortschreitet, also die Evolution geht dann immer, also was akzeptabel ist noch, das ändert sich mit der Zeit. Und dann geht das Niveau hoch. Es kann natürlich auch runtergehen, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Klimawandel haben, dass es dann einfach crasht und dass dann sozusagen das, was der Wasserstand, den minimalen Qualitätslevel ausmacht, dass sich das dramatisch ändert, ja, für die Arten, dass plötzlich ganz andere Eigenschaften erwünscht werden als vorher. Und Meine, bei der Evolution funktioniert es ja deswegen, weil es sehr, sehr viele Individuen sind, die sozusagen verschiedene Versuche machen, ne? Und irgendein Versuch ist immer weniger schlecht, ja, weil sozusagen. der Klimawandel jetzt bei den Sauriern oder wenn jetzt so ein Meteor einschlägt oder irgendwas, Ja, dann ist. dann ändern sich natürlich, oder durch Eiszeiten ändern sich natürlich auch die Qualitätskriterien. Dann kippt das System langsam irgendwo anders, weil so was in diesem, die minimale Qualitätsschranke ist, das ändert sich natürlich mit der Sache. Deswegen sagt man eben, Menschen sind relativ gut, weil sie multipurpose sind. Also die können auch bei der Eiszeit noch überleben und auch bei der Warmzeit irgendwie, ja, so. Und wie gesagt, ich hab dann auch mal sowas. Da gibt es ein ganzes Buch dazu. Das ist mein allererstes Buch, was ich geschrieben habe. Ich glaube, auf meiner, ich habe so einen Wild-Duck-Kanal, wo ich alle Podcasts und alle Reden, die im Internet gesammelt sind, die sind Bei YouTube, oder? ja, und bei Favorites, glaube ich, ist auch ein Film. Wir haben damals den ersten Trickfilm gemacht für den Sintflut-Algorithmus. Den kann man sich anschauen. Also der ist Viertelstunde lang. Der ist bei Spektrum der Wissenschaft erschienen. Und da habe ich gesagt, der hatte sogar eine Rezension in der Zeit und das war revolutionär. Das ist ein Film mit einem 386er-Prozessor gemacht von Tobias Schwer, meinem genialen Kollegen, wirklich genialer Kollege. Der hat das hingekriegt, da einen Film draus zu machen. Und mein Sohn, der ist ganz, ganz klein, der musste den Schlusssatz sehen, sagen, wo, ertrinken jetzt alle oder irgend so ein Schlusssatz hat er. Hat 5 Mark verdient dabei. Gutes Und Honorar für den einen Film, Satz. ja, den Film kann man, er war ganz entsetzt, dass er nicht 20 Versuche machen musste. Er hat nur einmal gesagt, irgendwas mit Wasser, und dann hat er gesagt, danke, 5 Mark, ein Take reicht. Wir gucken, dass wir den Film finden und Und in der die, Podcast-Beschreibung verlinken, auf die jeden Fall. Zeit hat damals eine Rezension, ganz kurz, so ein kleines Kästchen so. Hat gesagt, das ist wahnsinnig interessant, darüber sollte es ein Buch geben. Dann bin ich zum Spektrum der Wissenschaft und habe gesagt, wir schreiben ein Buch. Und dann habe ich ein ganz, ganz wunderbar liebevolles Buch geschrieben, ein Roman das ist ein Mathe-Roman auf der Suche nach der Höhe, also wo diese menschlichen Strategien alle ausgedacht werden. Also da heißt das Sintflutprinzip und dann geht das Wasser hoch und die Manager sagen, wir gehen auf den nächsten Hügel, sind sehr kurzsichtig. Die Forscher sagen, das Maximum liegt wahrscheinlich entlang von Flussläufen, wir gehen einfach nicht die Berge hoch, sondern Flussläufe hoch. Dann kommen wir wahrscheinlich in ein ganz großes Gebirge, haben eine Zeit Ruhe, und dann spekulieren sie alle mit den Grundstücken, dass die dann wertvoller und so weiter. Und dann gibt es so typisch Deutsche, die bauen Dämme und sagen, das hört damit ja auf mit dem Regen. Ja. Und dann sagen welche, wir sollten Schiffe bauen, vielleicht gibt es andere. Ist das Buch noch verfügbar? Ja, das heißt das Sintflutprinzip, ein Mathe-Roman. Okay. Kommt nur Okay. ein, zwei Zeilen sind Formeln, das ist alles Okay. nur Wording. Und mit ganz liebevollen Zeichnungen von Okay. Stefan Budian. Okay, dann gucken wir, dass wir das auch noch Und verlinken, ne? dieses Buch ist damals abgelehnt worden. Die haben gesagt, wenn sie alle krausen Sachen von Gunter Dück, der so eine komische Fantasie hat, rausnehmen und alle Eigenheiten, die ein wissenschaftliches Buch haben muss, also die lassen sie stehen und alles, was Gunter Dück strange ist, dieses ganze poetische Zeug braucht man nicht. Wenn man das rausstreicht, dann bleiben nur noch 5 Seiten über. Dann haben sie mich aber wenigstens einen Artikel schreiben, der ist relativ weit zitiert, Wallmeier Scheuer Dück im Spektrum der Wissenschaft, den kann man sich angucken. Der ist aber nicht spielerisch, sondern nochmal ordentlich geschrieben. Und das Buch ist nie erschienen. Das ist 1995 abgelehnt worden. Einfach. Ich hatte einen Okay. Vertrag, ich hatte einen gültigen Vertrag mit Honorar, alles so. Okay. Sie weigern sich. Und im Jahr 2005 hat irgendein anderer Verlag, nicht Springer, ich habe da inzwischen bei Springer Bücher angefangen zu schreiben, hat ein anderer Verlag gesagt, ob ich ein Buch schreibe. Da habe ich gesagt, ihr könnt das haben, was ich da noch im Schreibtisch habe. Das ist mein letztes Wort und das müsst ihr nehmen, ohne zu meckern. Und da hat der Springer Verlag gesagt, weil ich ja inzwischen schon höhere Auflagen hatte, also Wild Duck, das erste Buch war schon eine dritte Auflage, haben sie gesagt, du, wir sind dein Verlag. Und dann hat der Springer Verlag das gedruckt, 2.000, 3.000. Und die werden überraschenderweise bei den Abiturbesten Schulen zum Abitur geschenkt. Das hat große Konjunktur. Es ist auch jetzt, die zweite Auflage ist auch verkauft. Jetzt gibt es das On Demand. Kann die noch kaufen. Ja, Ich hoffe, wie dass da okay. noch die bunten Abbildungen drin sind und das ist nicht schwarz-weiß geworden oder so. Das wird ja Na, alles toll. gespart. Aber das Buch hat mir wirklich Freude gemacht. Das hat Spaß gemacht. Okay, dann haben wir jetzt auch noch, ich versuche auch den Artikel vielleicht, was hast du gesagt, Weidmann-Dück, Wallmeier, W-A-L-L, Meier mit E-I. Hans-Martin Wallmeier und Tobias Scheuer. Und Gunter Dück. dann versuchen wir den auch noch zu finden. Dann habe ich mal ausnahmsweise einen echten, eine echte Podcast-Beschreibung, wo auch noch extra Infos drin Haben sind. wir noch 2 Minuten oder nicht? Ja, wir haben noch, kein Ja, wir Problem. haben im Jahre. Oh, das ist meine letzte wissenschaftliche Mitarbeit. Also ich bin nicht primär der Erfinder. Die ist von 2002. Da hat einer von unseren Mitarbeitern, also wir waren schon inzwischen eine Crew mit mehreren Millionen Umsatz und für die Optimierung. 35 Leute war, glaube ich, ihr Maximum. Nicht schlecht. Und dann bin ich ja CTO, also höher, Ja. bin nach oben gefallen. Und musste das dann leider verlassen. Und da ist einer drauf gekommen, wir machen nicht so was Triviales wie aus dem O eine 8 machen, sondern wir werfen quasi virtuell Bomben in diese ganze Geschichte rein. Also wir haben so eine Okay. Weltkarte, wir machen eine Bombe rein und dann werden Städte zerstört. Also die nehmen wir raus. Also alle Städte, die noch überblieben, die verbinden wir mit Natur. Dann ist da um so ein Loch rum so eine Naht. Ja. Und dann machen wir irgendwelche Idioten-Algorithmen, dass man die Städte wieder anbindet, so wie mit einem V, also die jetzt Ja, so ja. zerstört waren. Und dann bindet man die wieder an und dann hat man eine neue Lösung. Das ist eine relativ brachiale, sehr große Veränderung. Ja. Und das bringt es noch besser. Ist wirklich, also, Das aber wie heißt, kommt man da drauf? das Also. heißt, das heißt Ruin. Ruiniere und wieder schöpfe. Ruin and create principle. Und das ist das wahrscheinlich beste Prinzip, dass man relativ große Dinge verändert. Das sagt man ja bei Innovationen auch. Man muss, Schumpeter sagt, man muss dann mal so eine ganze Abteilung puff raus und Eine gucken, echte wie es wieder Disruption. zusammenhängt. Und das haben wir, das, was ja wirtschaftstheoretisch gefordert wird, haben wir im mathematischen Sinn mal gemacht, also eine Bombe reinschmeißen. Und das habe ich auch als Artikel geschrieben, das war Wunder. Ich habe den so richtig geschrieben, wie man das alles macht. Und dann kriegt man eine Kritik zurück. Diese Arbeit hat eine große Stärke und eine große Schwäche. Und es ist beides dasselbe. Diese Arbeit liest sich sehr gut, man kann sie verstehen und in einer halben Stunde, also alles hat man drauf. Ja. Aber so schreibt man wissenschaftlich nicht. Interessant, oder? Dann haben sie Ja, ich abgelegt. verstehe es auch nicht. Also es ist Ich musste ja. dann so und so viele Seiten kürzen, damit es nicht mehr verständlich ist. Und Ja. dann haben sie gesagt, das war damals schon so von den Polizei, man wirft nicht Bomben auf so Touren. Und dann mussten wir das alles auch mit Meteoriten umändern. Und dazu gibt es auch einen ganz kleinen Artikel, so eines im Spektrum der Wissenschaft, von Christoph Pöppe. Christoph Pöppe. Christoph mit, ich glaube, PH und Pöppe, PÖPPE. Das muss es auch irgendwo. Suchen wir den auch mal noch. Wenn man Genau. dann, das war meine, das ist jetzt so dieses Algorithmische, also praktisch, da war das Leben drumherum, ist sehr viel vielfältiger gewesen, das habe ich gesagt, ne? Also. Ne. Dieser Apotheker hat uns den Schlüssel gegeben. Wir können schon um 4 Uhr mit der Tour dort anfangen, aber der hat einen Hund, der ist bissig und der Hund akzeptiert nur Pfarrer Wagner. Also sowas. Da kann Ja. ich stundenlang solche Nebenbedingungen erzählen und damit muss man sich dann im Leben auseinandersetzen. Und deswegen wird alles dann doch sehr kompliziert. Ja, in der Tat. Also, dass das Leben durch Algorithmen zwar vielleicht ein bisschen besser wird, aber kompliziert bleibt, ist ja ein schönes Fazit. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Denkt dran, focus the donut and not the hole. Und wie gesagt, wenn ihr bis hier gekommen seid, bleibt euch nichts anderes übrig, als diverse Daumen nach oben und 5 Sterne zu vergeben. Ist ja Absolut. sowieso klar. Und wir schauen, dass wir uns in einem Monat etwa wieder mal zusammenkoppeln und uns über Warteschlangen, spannende Dinge. Also Warteschlangen sind spannender, als man denkt. Hier sowieso mit Gunther. Und bis dann. Bye bye. Recording stopped.